Au. Was? Beruf. Echt? Was gibt's denn Neues in der großen Welt, Martin? Was ist nichts, Betz. Dass das Proletariat die Steuern zahlt und dass die Herren Unternehmer die Republik prellen hinter und vorne, ist ja nichts Neues. Oder? Du hörst es ja da draußen, dass die Herren republikanischen Pensionsempfänger kaiserlich-reaktionäre Parademärsche veranstalten, mit Feldgottesdienst und Kleinkaliberschießen. Und dass wir Republikaner uns das alles gefallen lassen, ist ja auch nichts Neues. Oder? Wir leben in einer demokratischen Republik, lieber Martin. Von einer akuten Bedrohung der demokratischen Republik kann auch keineswegs gesprochen werden. Schon weil es der Reaktion an einem ideologischen Unterbau mangelt. Also spielen wir nun, oder? Moment. Und solange es einen republikanischen Schutzverband gibt und solange ich die Ehre habe, Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, solange kann die Republik ruhig schlafen. Gute Nacht. Ich möchte den Antrag stellen, dass wir jetzt weiterspielen und uns von diesen germanischen Hoftrotteln samt ihrem sogenannten Deutschen Tag nicht länger stören lassen. Einstimmig angenommen. Wie ist es eigentlich, halt Nacht? Was denn? Na, in Bezug auf unsere italienische Nacht? Natürlich steigt die. Oder glaubt denn da wer, dass sich der republikanische Schutzverband von irgendeiner reaktionären Seite her verbieten lassen könnte, eine italienische Nacht zu arrangieren? Und zwar wann und wo er will? Unsere italienische Nacht steigt heute, trotz Mussolini und Konsorten. Carlos. Außerdem habe ich es bereits offiziell verkündet. Aber Kamerad Karl war heute wieder einmal nicht da. Ich kann ja nicht immer da sein. Sogar beim letzten Generalappell war er nicht da, vor lauter Weibergeschichte. Solo? Bettel? Aus der Hand? Aus der hohlen Hand. Soll ich das gefallen lassen? Das mit den Weibergeschichten? Du kannst doch nicht leugnen, dass sich die Weiber von deinen Pflichten gegenüber der Aber das sind doch meine intimsten privaten Interessen, muss ich schon bieten. Und zwar energisch. Es ist halt alles relativ. Aber was? Während die Reaktion Schießen übt, veranstalten wir italienische Nächte. Es ist schon unglaublich, welchen Zulauf diese Braunen bekommen haben. Einen Dreck ist das unglaublich. Das konnte man sich doch ausrechnen. Aber ihr vom Vorstand scheint das ja nicht zu wissen. Noch bilde ich es mir ein, dass ihr es wissen wollt. Aber ab und zu fällt es mir schon sehr schwer. Nein. Du bist heute ein Pessimist. Und außerdem ein Krakeler, ein ganz gewöhnlicher Krakeler. Krakeler. Herr Stadtrat, sag mal, Herr Stadtrat, kennst du noch einen gewissen Karl Marx? Natürlich kenne ich mal einen Marx. Und ob ich mal einen Marx kenne? Und außerdem verbiete ich mir das. Sehr richtig. Solo. Oder glaubst du denn, du oberflächlicher Fantast, dass mit der Verwirklichung des Marxismus so kurz und gut das Paradies auf Erden entsteht? Ja, was du unter kurz und gut verstehst, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was du unter Paradies verstanden haben willst. Aber ich kann mir lebhaft ausmalen, was du unter Marxismus verstehst. Verstanden? Was ich drunter verstehe, daran glaube ich. Solo, Herrgott Sakrament. Ich kann nicht glauben. Ja, das glaube ich gern, dass du nicht glauben kannst. Du kannst nicht glauben, weil du nicht glauben musst. Du pensionierter Kanzleisekretär. Ich bin zwar Kanzlei-Obersekretär, bitte, aber das spielt natürlich keine Rolle. Weißt was? Leck mich am Arsch. Ein feiner Mann. Na, spielen wir weiter. Was? Bitte dich. Jetzt? Danke. Wer kriegt das Bier, bitte? Ist das Herr Josef? Mir das helle, Herr Wirt. Da. Ob es wieder regnen wird? Jedes Mal, wenn ich eine Sau abstich, versaut mir das Wetter die ganze italienische Nacht. Das glaube ich nicht. Warum? Weil ihr es seid? Nein, aber weil das Tief über Irland einem Hoch über dem Golf von Biskaya gewichen ist. Wer behauptet das? Die amtliche Landeswetterwarte. Geh, lass mich aus mit den Behörden. Da. Was ist denn das? Ein Flugblatt. Was soll ich damit? Lesen. Warum soll ich das dumme Zeug lesen? Üb Auge und Hand fürs Vaterland. Der Trommler. Weil es dich interessieren dürfte. Aber keine Idee. Das dürfte sogar alle anwesenden Herrschaften hier interessieren. Also was hat er denn nun schon wieder, dieser ewige Kackehler? Das dürfte vor allem unseren lieben Herrn Wirt... Moment, bleib mal hier drinnen. Das dürfte vor allem unseren lieben Herrn Wirt interessieren. Weißt du, was da drin steht? Nein. Nein? Also Martin, das ist ja allerdings... Nein. Ich möchte sagen, du bist ein ganz hinterhältiger Heuchler. Das darfst du nicht sagen, Heinrich. Ich sag's noch einmal. Josef, du bist ein ganz Wieso? Ja, aber was soll denn das schon wieder darstellen? Ja, Sakrament. Moment! Moment! Das ist hier nämlich ein Tagesbefehl. Ein Tagesbefehl für den heutigen deutschen Tag. Josef, wir sind deine Stammgäste und du verkaufst deine Seele. Und alles um des Mammons Willen. Gib den Wischer mal her. Also, das ist ja direkt impertinent. Bitte mir zuzuhören. Ab 4 Uhr Nachmittag treffen sich die Spielleute der Nationalen Heimatfront im Gartenlokal des Josef Leninger. Pfui, der Elfe. Also, das ist die Höhe. Der Josef reserviert unseren Stammtisch für die Reaktion. Und wir Republikaner, denkt er, kommen hernach dran mit unserer italienischen Nacht und kaufen ihm brav sein Zeug ab. Die Brosamen, die wo die Herren Reaktionäre nicht mehr auffressen konnten. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Aber was denn? Das ist korrupt. Ich bin nicht korrupt. Das bin ich nicht, Leitl. Das ist meine Frau. Papalapa. Ihr kennt meine Frau nicht, liebe Leitl. Die scheißt sich was um die politischen Konstellationen. Da ist es sau wurscht, wer ihre Würst zusammenfrisst. Ja, und wenn ich jetzt den schwarz-weiß-roten Fetz nicht raussteck, verderben mir 60 Portionen Schweinsbraten. Ach, das war doch ein furchtbarer Blödsinn, die Reichsform zu ändern. Meiner soll ich bin schon ganz durcheinander. Na, wenn du jetzt nicht mein Freund wärst, tät ich da jetzt ins Gesicht spucken. Ja, Himmel, Herbert Sakrament! Jedes Mal, wenn ihr ein gutes Blatt habt, geht die Kracherei los. Aber sehen möchte ich doch, welche Macht unsere italienische Nacht zu vereiteln vermag. Die steigt heute Nacht, wie gesagt. Wir weichen nicht und wer ist die Vereinigte Weltreaktion? Auch ein Herr Josef Leninger wird uns keinen Strich durch die Rechnung machen. Punkt 10 sind wir hier. So, jeder merkt sich jetzt, was er für ein Blatt gehabt hat. Wir spielen bei mir zu Hause weiter. Kommt, Kameraden. Hurra! Du... Du Mephisto! Jetzt kann ich aber nicht mehr mit. Da tun's mir aber leid, Freund Leni. Die Musik ist sehr fein, aber für die Herren in Uniform könnte ich mich nicht begeistern. Die sehen sich alle so fadgleich. Ah, da ist eine Bank. Da kann man ein wenig verschnaufen. Und dann werden die Mannsbilder in der Uniform auch gern so eingebildet, selbstsicher. Da sträubt sich etwas in mir dagegen. Das glaube ich gern, weil sie halt keine Erinnerung mehr haben an unsere Vorkriegszeit. Aber Frau Leni... Hm? Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Gern. Ihr Herr Major muss doch ganz pompöse Uniformen haben. Ja, das stimmt. Weil er früher auch in den Kolonien gewesen ist, die wo uns Deutschen geraubt worden sind. Gehen's, fragen's doch mal den Herrn Major, ob er mir nicht so eine alte Uniform verkaufen möchte. Es passiert Ihnen nichts. Wie meinen's denn das? Das sagt man halt so. Was möchten Sie denn mit der Uniform anfangen? Anschauen. Ist das alles? Wie man's nimmt. Nein. Nein, das wäre mir, glaube ich, unheimlich. Dumme, ganz dumme. Ihr jungen Leute habt halt keine Illusionen mehr. Sag mal, Martin... Ich nehme natürlich an, dass bei unserer italienischen Nacht nicht nur eingeschriebene, ordentliche und außerordentliche Mitglieder, sondern auch Sympathisierende gern gesehen sind. Von mir aus? Ich habe nämlich vorhin jemand eingeladen. Eine mir bekannte Sympathisierende von mir. Die eben auf der Bank? Die hat dir so zugeblinzelt. Meinst du die da? Kennst du die? Leider. Wieso? weil es ein ganz stures Frauenzimmer ist. Ich finde aber, dass sie etwas Bestimmtes hat. Aber natürlich hat sie was Bestimmtes, aber der ihr Bestimmtes steht hier nicht zur Diskussion. Ich meine doch, dass dieses Frauenzimmer ganz stur ist, nämlich in politischer Hinsicht. Das ist doch eine geborene Rückschrittlerin, Herrgottsakrament. Wie kann man nur mit sowas herumposieren? Mein lieber Martin, das verstehst du nicht. Wir zwei beide sind aufrechte Republikaner, aber wir haben dabei einen Unterschied. Du bist Arbeiter und ich Musiker. Du stehst gewissermaßen am laufenden Band und ich spiele meinen Mozart und meinen Kalman. Daher bin ich natürlich der größere Individualist. Ich habe die stärkeren privaten Interessen, aber nur scheinbar, weil sich bei mir alles gleich ins Künstlerische umsetzt. Das sind feine Ausreden. Nein, das bin ich mir einfach schuldig, dass ich in erotischer Hinsicht ein politisch ungebundenes Leben führe. Ja. Ich hab's ja gesagt von mir aus. Martin, du weißt, dass ich dich schätze. Trotzdem du manchmal schon unangenehm boshaft bist. Ich glaub, du übersiehst etwas sehr Wichtiges bei der Beurteilung der politischen Weltlage. Ich habe mich in der letzten Zeit mit den Werken von Professor Freud befasst. Du darfst doch nicht vergessen, dass um unser Ich herum Aggressionstriebe gruppiert sind, die mit unserem Eros in einem ewigen Kampf liegen und die sich zum Beispiel als Selbstmordtriebe äußern oder auch als Sadismus, Masochismus. Was gehen mich deine Sauereien an? Meine? Das sind doch auch die deinen. Was du nicht sagst. Oder hast du deine Ahnen noch nie gekniffen? Oder sonst irgend so etwas, wenn du... Ich meine, im entscheidenden Moment. Das geht dich einen großen Dreck an. Das sind doch gar keine Perversitäten, das sind Urtriebe. Ich kann dir sagen, dass unsere Aggressionstriebe eine direkt überragende Rolle bei der Verwirklichung des Sozialismus spielen, nämlich als Hemmung. Ich fürchte, dass du in diesem Punkt eine Vogelstrauß-Politik treibst. Weißt du, was du mich jetzt abermals kannst? Kennst du den? Nur den Älteren. Er ist nicht unrecht. Ich glaub, der war was bei der Stadt. Ja, irgend so ein hohes Tier. Wahrscheinlich. Ach, diese Fahnen. Wenn ich so Fahnen sehe, ist mir immer, als hätten wir noch Krieg. Oh, ich kann nichts gegen den Krieg sagen. Das wäre undankbar. Für mich sind am besten landwirtschaftliche Ausstellungen. Oder überhaupt künstlerische Veranstaltungen. Auch so vaterländische Feierlichkeiten sind nicht schlecht. Der Krieg ist dran schuld. An was denn? An mir. Ach, lächerlich. Alle reden sich raus auf den armen Krieg. Du, wer ist denn das da drüben? Ja, die der Kerl in Uniform da gerade anredet. Ich kenne sie nicht. Oh, die sieht so neu aus. Nein, das ist die Anna. Ja, die Anna von dem Martin, der hier gerade vorbeikam. Und die? Na, wenn der wüsste. Na? Na? Anna? Später, ein Bekannter. Pardon, wer ist der? Du Trottel. Um Gottes Willen. Du, Anna? Und so einer? Da stürzt ja mir eine Welt zusammen. Ich streng mich da an, fädel was ein... Und du zertrampelst mal alles wieder. Wer ist jetzt verrückt? Ich oder du? Gerade schimpft mich der Martin zusammen, weil ich mich für ein politisch indifferentes Weib interessiere. Und dabei bandelt die Seine mit so einem Marschierer an. Jetzt glaube ich es aber gleich, dass ich verrückt bin. Aber ich tue doch gar nichts Unrechtes. Wie bitte? Ich tue doch gar nichts ohne Martin. So? Das ist doch alles in Ordnung. Der Martin möchte doch nur etwas genauere Informationen über denen ihre Kleinkaliber haben. Und wer's zahlt, wo sie herkommen? Und dazu soll ich mich halt so einem nähern, um ihn auszuhorchen. Ach so. Was hast denn du jetzt gedacht? Ich? Das war doch eine grobe Beleidigung. Schämlich. Anna, ich habe schon viel erlebt auf erotischem Gebiete. Und dann wird man halt mit der Zeit leicht zynisch. Du bist natürlich eine moralische Größe. Du hast dich überhaupt sehr verändert. Danke. Bitte. Du warst nämlich einmal anders. Früher. Ja, früher. Da warst du nicht so puritanisch. Wenn ich dich so sehe, kriege ich direkt einen moralischen. Ja, der Martin hat schon sehr recht. Man soll sich nicht so gehen lassen. Anna, wenn ich dir jetzt mein Ehrenwort gebe. Wie oft hast du das schon gesagt? Na, wenn ich dir jetzt mein Ehrenwort gebe, dass ich auf unsere italienische Nacht halt gewissermaßen eine passive Resistenz üben werde. Wie soll ich das verstehen? Also zum Beispiel, ich werde kein einziges Mal tanzen. Ehrenwort. Keinen Schritt. Anna, es hat doch keinen Sinn, als Vieh durchs Leben zu laufen und immer nur an die Befriedigung seiner niederen Instinkte zu denken. Man sollte sich auf die wenigen Menschen besinnen, die es wert sind. Tu die Hand da weg. Was für eine Hand? Die deinige. Aber komisch finde ich das doch von Martin. Was? Ich kann's nicht. Was denn? Ich kann's mir nicht vorstellen, wie er dich liebt. Ich meine, ob normal, so wie sich's gehört. Was willst du? Es tät mich nur interessieren. Wenn er nämlich sowas von dir verlangt, er schickt dich doch gewissermaßen auf den politischen Strich. Ob er dabei innere Kämpfe hat? Innere Kämpfe? Ja. Aber nein, du kannst mich nicht durcheinander bringen. Ich kenne den Martin besser. Der steht über uns allen. Schau mal, ich war blöd, dumm, verlogen, klein, hässlich. Er hat mich emporgerissen. Ich war nie mit mir zufrieden. Jetzt bin ich's. Jetzt habe ich einen Inhalt. Weißt du? Ist das eine wirklich schöne Stadt hier, Ihre Stadt, Fräulein Anna? Ich bin auch stolz, dass ich von hier bin. Ehre deine Heimat. Und Parkbänke, was Sie hier für zweckmäßige Anlagen haben. Wollen wir uns nicht setzen? Gern. Sie müssten eben öfter bei uns tagen. Die Zeit wird kommen, Fräulein Anna, dass wir uns überall wie zu Hause fühlen. Unsere Sache wird den Sieg davontragen, weil wir eine Mission. Wir hatten heute früh eine interne Gruppenaussprache. Über was hat man denn gesprochen? Fräulein Anna, ich darf darüber nichts sagen. Ich bin nämlich politisch noch sehr unbedeutend und kenne mich noch nicht so recht aus mit Ihrer Bewegung. Also, ganz allgemein ist ja bekannt, was uns zusammenschließt. Es ist eben nicht wahr, wenn die Söldner des Geldes sagen, wir seien in die Welt gesetzt, um zu leiden, zu genießen und zu sterben. Nein, wir haben hier eine Mission zu erfüllen. Der eine fühlt den Trieb stärker in sich, der andere schwächer. In uns brennt er wie Opferfeuer. Wir gehen bis zum Letzten durch. Und wir Frauen? Das Weib? Ich wollte ja nur etwas wissen über die Zukunft. Ungefähr wie... Das Weib gehört an den heimischen Herd. Es hat dem kämpfenden Manne lediglich Hilfestellung zu gewähren. So... Ja. Jetzt wird's aber finster. Ja, ich kann sie kaum mehr sehen. Ihr Blondhaar. Ich bin doch gar nicht blond. Ich bin brünett. Dunkelblond. Hüte dich, Blondmädel, hüte dich. Du weißt vor wem. Überhaupt hat uns der Jude in den Krieg hineinschlittern lassen. Blondmädel, in mir ist Freude, dass Sie sich von mir haben ansprechen lassen. Ich lasse mich ja sonst nicht so ansprechen. Aber... Aber? Aber von Ihresgleichen. Ach, du. Nein, nicht. Du. Nein, bitte. Lassen Sie mich, bitte. Bitte. Ich kann doch nicht gleich so... Aber das war doch nicht gleich so. Wir haben doch schon eine ganze Zeit gesprochen. Zuerst über Kunst und dann über ihre schöne Stadt. Und jetzt über unsere Erneuerung. Also gut. Es ist eine ungereimte Torheit, wenn man behauptet, wir seien keine proletarische Partei. Weiß, was ich rede. Gehört zu den gebildeteren Ständen, bin doch auch nicht der Dümmste. Bin Drogist. Und wissen Sie auch, wer uns zugrunde gerichtet hat? Der Materialismus. Ich will Ihnen sagen, wie der über uns gekommen ist, das kenne ich nämlich. Wo man hinkam, da hatte der Jude schon alles weggekauft. Der hatte überall das billigste Angebot herausgeschunden. Alles wurde so in den Strudel mit hineingerissen und so hat sich nicht wahr der materialistische Geist immer breiter gemacht. Und wir haben es uns gefallen lassen, wir sind eben zu weibisch geworden. Es wird Zeit, dass wir uns wieder die Hosen anziehen und merken, dass wir Zimbern und Teutonen sind, du. Nicht, bitte, nein, lass mich, bitte. Also, unsere Nachtübung. Da sehen Sie mal hier die Karte. Annahme. Hinter diesem Morast die gegnerische Artillerie. Oben, vorn, unten Bolschewiken. Verstanden? Und wir sind hier im Wald. Nehmen wir nun mal an... Entschuldigen Sie bitte, Herr Leutnant. Ich brauche jetzt nämlich mein Lokal. Also was soll das? Es geht auf 10. Da steigt hier eine italienische Nacht. Und es wird allmählich Zeit. Eine was? Eine italienische Nacht. Sie müssen jetzt mein Lokal verlassen. Also Herr Lehniger, was erlauben Sie sich? Nur meine vaterländische Pflicht, dass ich Sie daran erinnere. Sonst versäumen Sie ja noch Ihre Nachtübung. Scherowitz! Abmarsch. Herr Major, warten uns im Wald. Herr Major, werden sein Referat im Walde halten. Haben Sie das Referat fertig? Jawohl, Leutnant. Titel. Was verdanken uns Deutschen die Japaner? Sagen Sie mal ja. Bitte, Herr Leutnant. Das ist ja eine Sauklaue, Kerl. Also warum haben Sie das nicht ins Reine geschrieben? Sie sind doch Gymnasiast. Na, wenn Herr Major das nicht lesen kann, holt Sie der Teibel. Lassen Sie antreten. Jawohl, antreten lassen. Du Herr Langer hier? Was? Kurz vor 10. Ich weiß schon gar nicht, wo mir der Kopf steht. Da kommen schon die Ersten von der italienischen Nacht. Jesus, das Grammophon. Ja, ja, sag mal, wo hab ich denn die anderen Platten? Ja, Himmel, her, du nochmal. Da ist sie ja schon. Damen und Herren, Kameraden, noch vor wenigen Stunden hat es den Anschein, dass unsere italienische Nacht nicht Wirklichkeit wird. Im Namen des Vorstandes kann ich die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir diese Krise überwunden haben. Und so wünsche ich, dass diese, unsere Gartenunterhaltung, allen Anwesenden unvergesslich bleiben soll. Ein Hoch auf das in der Republik geeinte deutsche Volk. Setzen! Musik! Dass mir keiner tanzt. Oh, warum denn nicht? Schade. Disziplin, muss ich schon bitten. Disziplin und Opposition. Meine Damen und Herren, Kameraden, liebe Gäste, auf zum Tanz, Damenwahl. Darf ich bitten? Karl, darf ich jetzt bitten? Wie kann man ein Fräulein nur so bitten lassen? Glaubst du, dass mir das so leicht fällt? Zu was sind wir denn da, wenn wir nicht tanzen? Das hat einen tieferen Sinn. Du willst ein Mann sein und traust dich nicht einmal zu tanzen? Man kann als Mann vieles zurückziehen, aber sein Ehrenwort niemals. Ein richtiger Mann kann alles. Du weißt nicht, was Konflikte sind. Sonst würdest du nicht so appellieren. Du, Martin, der hat doch deiner Anna sein Ehrenwort gegeben, dass er unser Mann ist. Mhm. Dass er keinen Schritt tanzen wird, sondern dass er sich unseren Parolen anschließen wird. Und zwar durchaus radikal. Ein Schuft, ein ganz charakterloser. Einer mehr. Und jedes Mal wegen einem Frauenzimmer. Wann geht's denn los? Wenn ich euch das Zeichen gebe. Ich freue mich nur, dass wir uns von dieser Scheißreaktion nicht haben einschüchtern lassen und dass wir diese bodenlose Charakterlosigkeit unseres lieben Josef mit einer legeren Handbewegung beiseite geschoben haben. Das zeigt von innerer Größe. Eine propagandistische Tat. Wo sind denn die Braunen eigentlich hin? Ich habe was von einer Nachtübung gehört. Na, viel Vergnügen. Dieser kindische Kleinkaliber-Unfug. Aber sie sollen auch Maschinengewehre. Redensarten, Redensarten. Nur keinen kleinen Kameraden. Oh. Adele, darf ich euch meine Frau vorstellen? Meine bessere Hälfte. Sehr erfreut. Angenehm. Sehen, kennen wir uns schon. So? Ja, ich hab dich mal mit ihr gehen sehen. Mich? Mit ihr? Wir gehen doch nie zusammen aus. Doch. Und zwar dürfte das vor Weihnachten gewesen sein. Ach ja, richtig, ja. Es war an ihrem Geburtstag, ja, und da waren wir im Kino. Das heute hier ist nämlich eine Ausnahme, eine große Ausnahme. Adele liebt die Öffentlichkeit nicht. Sie ist lieber daheim, ein Hausmütterchen. Ja. Häuslicher Herd ist Goldes wert. Die Grundlage des Staates ist die Familie. Aber warum tanzen wir nicht? Danke. Adele soll nicht tanzen. Sie schwitzt. Komm, Adele, setz dich. Alfons. Nun? Ich schwitz ja gar nicht. Überlass es mir, bitte, ja? Warum soll ich denn nicht tanzen? Du kannst doch gar nicht tanzen. Ich? Ich kann doch tanzen. Seit wann denn? Seit immer schon. Du hast noch nie tanzen können. Selbst als junges Mädchen nicht. Merk dir das. Also blamier mich nicht, Frau Stadtrat. Und warum hast du gesagt, dass ich die Öffentlichkeit nicht liebe? Ich ging doch gern öfters mit. Warum hast du das gesagt? Warum? Meine Frau, was? Wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Patsche nicht. Das ist von Nietzsche. Das ist mir wurscht. Sie folgt aufs Wort. Du, Betz. Ja? Du, ich habe mir ein Grundstück gekauft. Was? Ja, ja, wo denn? Fast ein Tagwerk mit einer Lichtung. Ja. Na, schau, lieber Freund, die Welt hat Platz für, was weiß ich, 2 Milliarden Menschen. Na, warum soll mir da nicht auch so ein kleines Platzerl gehören, ne? Feiner Marxist. Was hat der gesagt? Aber lass ihn doch, hör nicht hin. Er hat gesagt, feiner Marxist. Also wie du das einem so einfach ins Gesicht sagst, toll. Ich habe ja nur gesagt, was er gesagt hat. Wer? Och, was sich diese unreifen Spritzer herausnehmen. Überhaupt, von denen, da hat noch keiner getanzt. Na, saubere Jugend. Opposition. Spaltungserscheinungen dieser... Martin! Was hast du gesagt? Feiner Marxist, hast du gesagt? Ich hab's zwar nicht gesagt, aber ich hätte es sagen können. Und wie hättest du das gemeint, wenn du es gesagt hättest? Damit besprechen wir uns noch. Meine Damen und Herren, Kameraden, den Reigen unserer künstlerischen Darbietungen eröffnet nun ein auserlesenes Ballett und zwar getanzt von den beiden herzigen Zwillingstöchtern und des Kameraden Leimsieder, betitelt Blume und Schmetterling. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Los. Jetzt. Ruhe! Herr und Sakrament! Wir pfeifen da, ihr Rotzlöffel! Wir wollen hier kein Säuglingsballett! Schämt ihr euch nicht? Wochenlang hat der Kamerad Leimsied und seine Frau jede freie Minute geopfert, um uns hier erfreuen zu können. Hätte er lieber seine freien Minuten geopfert, um die Schlagstärke unserer Organisation auszubauen. Wer ist denn das? Ein Fremder. Was hat denn der zu suchen? Wie kommt der hier rein? Ja, was soll denn das? Wie kommt der dazu? Ein Preuße. Stören Sie unseren Abend nicht. Solche Abende gehören gestört. Kameraden! Jetzt dreh dich! Kameraden, indem dass wir hier Familienfeste mit republikanischem Kinderballett arrangieren, arrangiert die Reaktion militärische Nachtübungen mit Maschinengewehren. Italienische Nächte. Habt ihr schon den Satz vergessen? Wenn doch nur jeder Prolet sein Vergnügen in der republikanischen... In der revolutionären Tätigkeit fände. Es bleibt zu fordern... Hier bleibt das gar nicht zu fordern! Es bleibt zu fordern! Sofortige Einberufung des Vorstandes und Beschlussfassung über den Vorschlag... Bewaffnung mit Maschinengewehr... Als Wahl, Malefizpreis, Dreckiger! Raus! Genossinnen und Genossen! Jetzt rede ich, Herrgottsakrament! Genosse, du bringst mich ja ganz aus dem Konzept. Ich möchte doch auch dasselbe wie du. Also so kommen wir aber auf keinen grünen Zweig. So lass doch hier die angestammten Führer reden! Jawohl! Kamerad! Ein Frevler wagt hier unser Fest zu stören, bringt kleine Kinder zum Weinen. Kamerad, was Martin verlangt, ist undurchführbar. Wir wollen nicht in die Fußstapfen der Reaktion treten. Wir nehmen keine Gewehre in die Hand. Aber wer die Demokratische Republik ernstlich zu bedrohen wagt, der wird zurückgeschlagen. Mit was denn? An unserem unerschütterlichen Friedenswillen werden alle Bajonette der internationalen Reaktion zerschellen. So lachen die Leute, die die Macht der sittlichen Idee leugnen. Sprüch, du Humanitätsapostel! Das sind keine Sprüche! Wir wollen keine Waffen mehr sehen. Ich selbst habe zwei Brüder meiner Frau im Krieg verloren. Im nächsten Krieg sind wir's. Ich und der Stiegler und der da und der da. Und ich da und ich da und ich da. Es hat ihm keinen Krieg mehr zu geben. Dieses Verbrechen werden wir zu vereiteln wissen. Genau wie 1914. Das waren ganz andere Verhältnisse. Immer dasselbe. Na, wo warst du denn 1914? Im Kindergarten. Und du? Da hast du auch schon mit den Taten deiner Vorfahren geprotzt. Das können wir jung allerdings nicht. Kameraden! Wenn das so weitergeht, erwachen wir morgen im heiligen römisch-mussolinischen Reich deutscher Nation. Genossinnen und Genossen. Schmeiß dich jetzt raus! Den Schnapspreisen, den Hergelaufenen. Raus mit ihm! Raus! Ruhe! Preuße her, Preuße hin. Kurz und gut, der langen Rede kurzer Sinn. Derartige Veranstaltungen wie diese gehören gesprengt. Radikal. Radikal! Zur Geschäftsordnung. Ich fordere Kraft unserer Statuten den sofortigen Ausschluss des Kameraden Martin. Bravo. Jawohl. Ich stimme zu. Und zwar wegen unkameradschaftlichen Verhaltens. Bravo. Jawohl. Jawohl. Oh ja. Bravo. Also wer zu mir gehört, kommt mit. So. Wir lassen uns unsere italienische Nacht nicht spalten, Kameraden. Seit 14 Tagen habe ich mich auf diese Nacht gefreut. Und ich lasse mich nicht spalten. Musik setzen. Also Ausschluss. Wegen unkameradschaftlichem Verhalten. Wer lacht da nicht? Bald zieht sich die Bourgeoisie in den Turm der Diktatur zurück. Also, seid bereit. Sag mal, Genosse, wer bist du denn überhaupt? Ich bin aus Magdeburg, Genosse. So, aus Magdeburg. Also aus Preußen bist du. Also, ich möchte dir nur die Mitteilung machen, dass ich hier der offizielle Führer bin. Und dann ist das hier bei uns so Sitte, dass der berufene Führer die Aktion leitet. Sonst niemand. Ob der nun aus Magdeburg ist oder nicht. Hier werden aber Fehler gemacht. Entspricht es den Tatsachen, dass ihr Denkmäler der verjagten Dynastien versaut? Wir haben es uns erlaubt, das Denkmal seiner Majestät mit etwas roter Farbe zu verzieren. Wer? Wir? Ich. Und ich. So. Das ist natürlich gottverlassen blöd. Eine Denkmalschändung ist natürlich lediglich Büberei. Kümmert euch doch nicht um die verjagten Herrschaften, Jungs. Sorgt lieber dafür, dass man den Herrn Kapitalisten, der einst keine Denkmäler errichtet. Ich will dir jetzt was sagen. Ich meine, du bist ein Agent. Provokateur. Genosse. Und das wird uns gerade noch abgehen. Solche Provokateure. Aus Magdeburg. Man könnte verzweifeln. Martin, ich bitte dich um Verzeihung. Wegen was denn, Karl? Dass ich mein Ehrenwort gebrochen habe. Das war natürlich eine Gaunerei. Ich habe mir das genau überlegt, aber es war halt nur scheinbar eine Gaunerei. Ich habe es nur scheinbar gebrochen. Wie willst du das verstanden haben? Schau, ich musste doch tanzen. Ich habe nämlich deiner Anna versprochen, dass ich das Fräulein Leni zu unseren Idealen bekehren werde. Und sowas geht doch nur nach und nach. Dass du immer nur Fräuleins bekehrst. Du wärst ja brauchbar, wenn man dir glauben könnte, aber das kann man eben nicht. Und ich habe es ja immer wieder mit dir versucht. Jetzt ist aus, ich lege keinen Wert mehr auf deine Mitarbeit. Ja, Martin. Anna, hast du was erreicht? Verschiedenes. Erstens? Dass die Kerle unsere italienische Nacht sprengen wollen. Erstens ist das nicht unsere italienische Nacht und zweitens ist denen ihre bereits gesprengt. Ich habe sie gesprengt. Und weiter. Und dann wollen sie hier alles verprügeln. Das gönn ich diesem Vorstand. Diese Spieße sollen jetzt nur mal am eigenen Leib erfahren, was eigentlich gespielt wird. Ja, willst du sie denn verprügeln lassen? Das würde ich aber nicht tun. Was heißt denn das? Ich würde ihnen schon helfen. Sie stehen uns doch immer noch näher als die anderen. Was du nicht sagst. Ich gönn dem Stadtrat auch, dass er verprügelt wird. Aber es sind doch auch noch andere dabei, die es vielleicht ehrlich meinen. Meinst du? Und zu guter Letzt geht das doch keinen Dritten was an, was wir unter uns für Konflikte haben. Das sind doch unsere Konflikte. Und weil einer von uns das Denkmal verdreckt hat, sollen alle anderen da drinnen dafür büßen? Das finde ich aber feig. Das ist unser nicht würdig. Was ist denn das dort für ein Fleck? Wo? Da am Hals. Du blutest. Er war halt so grob. So. War das. So sind sie alle. Die Herren Männer. Warum schaust du mich denn nicht an? Weil ich dich nicht anschauen kann. Und warum kannst du mich jetzt nicht anschauen? Nun schau mich doch nicht so dumm an. Himmel, Sakra! Mir war jetzt nur plötzlich so eigenartig. Wieso? Dass du von mir verlangst, dass ich mich mit so einem einlasse. Und dass gerade du das verlangst. Was sind denn das für neue Gefühle? Das sind die alten. Du weißt, dass ich diese primitiven Sentimentalitäten nicht mag. Was sollen denn diese überwundenen Probleme? Nur keine Illusionen, bitte! Anna. Also grob war zu dir der Herr. Ja. Sehr grob? Nicht besonders. Aber grob war er doch. Es ist vielleicht tatsächlich unter unserer Würde. Was? Dass wir den Vorstand da drinnen verprügeln lassen. Von diesen Herren. Siehst du? Was soll ich denn sehen? Nichts sehe ich. Gar nichts sehe ich. Nichts. Radikal nichts. Aber verstehst du? Diesen Triumph wollen wir diesen Herrn nicht gönnen. Komm. Was tun? Spricht so es. Heimwärts? Niemals. Wir lassen uns unsere italienische Nacht nicht sprengen. Kameraden, wir bleiben. Wie lange? Ja. Bis zur Polizeistunde. Ach, ja. Wie wär's dann mit einem kleinen Tarock? Tarock? Ein Haferl-Tarock. Ein Haferl-Tarock. Ja. Das wäre ja allerdings noch das Vernünftigste. Karten habe ich. Du gib. Erster. Zweiter. Letzter. Solo. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Wann gehen wir denn endlich? Zweimal sage ich es nicht. Eichel. Ich erkält mich noch. Es tut mir aber leid. Herz. Herz. Und Herz. Wir bleiben bis zur Polizeistunde, Frau Stadtrat. Wann ist denn Polizeistunde? Um zwei. Und jetzt? Jetzt geht's gegen zwölf. Oh Gott. Also lass sie doch bitte. Dann möchte ich noch ein Schinkenbrot. Du hast bereits zwei Schinkenbrote hinter dir. Ich meine, das dürfte genügen. Dann möchte ich nach Haus. Also werd nicht boshaft, bitte. Ich gehe. Ich bleib. Nun komm doch. Du bleibst und damit basta. Verstanden? Ich spiele. Alter. Spiele auch. Und zwar? Graz. Schnecken. Bettel. Jawohl, Bettel. Und herauskommen tue ich selber. Warum gehen Sie denn nicht allein nach Haus? Weil er mich allein nicht lässt. Nicht lässt? Auch allein nicht lässt? Meine Seele erscheint mir plötzlich in einem ganz anderen Licht. Obwohl ich darauf gewartet habe. Alfons, mein alter Kampfgenosse, 35 Jahre, ja. Es wird wohl das Alter sein, wo ich mich auch so verändert habe. Also ich bitte dich, Betz, so lass sie doch in der Ruhe. Der Rock. Wird nichts mehr bestellt? Judas. Ja, boykottiert's mich nur. Jetzt hat er sich besoffen. Boykottiert's mich nur. Mond. Mir ist schon alles wurscht. Ich weine euch keine Tränen noch. Die Reaktionäre sind bessere Gäste. Herz? Eure jungen Leute saufen wir bloß ein Limonad. Limonad! Halt's Maul! Wenn ich meinen Abort sehe. Früher, da waren nur so erotische Sprüche an der Wand drin gestanden. Herr noch im Krieg, lauter patriotische. Und jetzt? Lauter politische. Glaubt's mir, solang's nicht wieder erotisch werden, solang wird das deutsche Volk nicht wieder gesunden. Halt's Maul, Wildsau, Dreckige. Alles dann, meine Herren. Ich beehre mich, Ihnen eine hocherfreuliche Mitteilung zu machen. Sie sind nämlich umzingelt, meine Herren. Umzingelt? Umzingelt? Wer ist umzingelt? Ihr, meine Herren. Ich habe nämlich gerade erfahren, dass euch die Braunhemden verprügeln wollen. Versteh kein Wort. Die Herren haben nämlich eine pfundige Wut im Bauch, weil ihr, meine Herren, ein Denkmal verdreckt habt und nun wollen sie die Ehre seiner Majestät wiederherstellen. Eine Lüge, infame Lüge. Hier hat niemand deine Majestät verdreckt, das bitte ich mal aus. Unsere Weste ist weiß. Weiß oder nicht weiß, jetzt gibt's Watschen, meine Herren. Du Judas! Ich bin kein Judas, meine Herren. Aber was ist denn das jetzt auch für eine verkehrte Welt? Früher, da war ein Sonntag das pure Vergnügen. Und wenn einmal in Gottes Namen gerauft worden ist, dann wegen irgendeinem Trummweib. Aber doch schon gar niemals wegen dieser Scheißpolitik. Das sind doch ganz ungesunde Symptome, meine Herren. Ich möchte jetzt etwas vorschlagen. Ich möchte dafür plädieren, dass wir den weiteren Gang der Ereignisse seelenruhig abwarten. Denn wir werden uns rechtfertigen, weil wir unschuldig in einen Verdacht gekommen sind und... Nein, nein. Kameraden, es gibt nun einmal Augenblicke im Leben, wo sich auch der Kühnste der Stimme der Vernunft beugen muss. Und zwar gegen sein Gefühl. Kameraden, das wird doch ein miserabler Feldherr, der seine Brigaden in eine unvermeidliche Niederlage hineinkommandieren tät. In diesem Sinne schließe ich nun hiermit unsere italienische Nacht. Vis major, höre Gewalt. Wo ist mein Hut? Ich bleib. Wieso? Ich bin nämlich etwas anderer Meinung. Wir haben doch in Bezug auf das beschmierte Denkmal ein absolut reines Gewissen. Sehr richtig. Und infolgedessen finde ich es nicht richtig, so davonzulaufen. Nicht richtig. Klug. Die sind doch in der Überzahl. Weiß ich. Ich bleib. Und wenn sie mich verhauen... Oh. Der Herr sind Katastrophenpolitiker. Na, viel Vergnügen. Danke. Gott, wie heroisch. Lieber Prügel als Feig. Findest du? Ich find's auch. Und du hast ja überhaupt nichts zu finden. Ich find's aber. Du hast hier nichts zu finden, verstanden? Ich sag nur, was ich mir denk. Du hast auch nichts zu denken. Findst du? Blamier mich nicht, ja? Wirst du mich beherrschen? Kneif mich doch nicht auf. Ja, du unmögliche Person. Du unmöglicher Mann. Draußen Prolet, drinnen Kapitalist. Die Herren hier sollen dich nur einmal ganz genau kennenlernen. Mich beutet er aus. Mich, was 20 Jahre. 20 Jahre. Heul nicht. Das sind die Nerven. Hättest du zuvor die jungen Leute nicht rauswerfen lassen, wird sich jetzt niemand hertrauen. Aber jetzt sind wir hier doch lauter alte Krüppel. Aber Frau Stadter, das geht so weit. Doch. Ich finde das... direkt komisch, wie wir da den jungen Menschen im Weg herumstehen. Das möchte ich aufgreifen. Ich möchte jetzt dafür plädieren, dass es sozusagen etwas überstürzt war, dem Martin zu mir nichts, dir nichts auszuschließen, samt seinen Anhang. Anhang? Er hat doch einen ziemlichen Anhang. Einen starken Anhang. Und nicht den schlechtesten Anhang. Und er hat doch sozusagen gar nicht so Unrecht gehabt. Findest du? Wenn wir jetzt auch solche Kleinkaliber hätten... Da müssten wir uns jetzt nicht unschuldig verhauen lassen, sondern könnten uns wehren. Das ist doch logisch. Ja, logisch oder nicht logisch. Nach den Statuten mussten wir Martin ausschließen. Logisch oder nicht logisch. Ich scheiß ja was auf solche Statuten. Logisch oder nicht, jetzt gibt's was. Und das sind auch ganz veraltete Statuten. Plötzlich. Ich möchte jetzt offiziell dafür plädieren, dass unseres Kameraden Martin überstürzter Ausschluss wieder rückgängig gemacht werden soll. Rückgängig. Jawohl. Wer ist noch dafür? Ja. Na ja oder nein? Ja. Ja. Ja. Wo ist mein Hut? Hier. Ich werde mich aus dem politischen Leben zurückziehen. Jetzt gehe ich nirgends mehr hin. Endlich, Alfons. So, da wären wir. Sie sind der Stadtrat? Jawohl. Ich habe bereits die zweifelhafte Ehre, Sie zu kennen. Ich sehe es Ihrem unsteten Blick und den schuldbewussten Mienen Ihrer sauberen Genossen an, dass Sie den Zweck unseres Kommens bereits erraten haben. Wir haben mit dieser Sache nichts zu tun. Was auch vorgefallen sein mag, wir sind daran unschuldig. Ruhe! Jetzt haben Sie sich selbst verraten. Also kurzer Prozess mit dem roten Gesindel. Wir werden es euch zeigen, Denkmäler zu schänden. Ihr habt unsere Ehre verletzt und unsere Ehre... Blödsinn. Mal halten! Himmel, lauter noch mal, wir werden mit euch noch fertig werden. Strache für Straßburg! Rauchen Sie nicht! Bitte? Dann nicht? Czernowitz! Amelio! Erzählen Sie doch mal, wer hat denn Ihr Herr Vater im Felde Kriegsgefangene, die es mit passiver Resistenz versuchten, behandelt? Er hat Ihnen Patronen in den Händen schlagen lassen, mhm, wie einer Nagel in die Wand, Herr Major. Also, verstanden? Von mir aus? Ich habe keinen Hintern. Alles Hände an die Hosen, Naht! Sie, Stadtrat, setzen! Czernowitz, Papier, Feder, Tinte! Sie schreiben jetzt, was ich diktiere. Also, ich, los, schreiben Sie, ich, der rote Stadtrat Alfons Ametsbera, erkläre hiermit ehrenwörtlich, haben Sie es? Ehrenwörtlich, dass ich ein ganz gewöhnlicher, schreiben Sie doch, dass ich ein ganz gewöhnlicher Schweinehund bin. Na, wird's bald, Kerl, wenn Sie nicht parieren, kriegen Sie die Hosen voll, schreiben Sie, los! Ich bin aber doch kein... Ein Schweinehund! Bitte? Ein ganz gewöhnlicher Schweinehund! Sie, das ist kein Schweinehund, Sie, das ist mein Mann! Sie, was erlauben Sie sich denn? Sie aufgedonnerter Mensch, so lassen Sie doch den Mann in Ruhe! Überhaupt nicht. Mit welchem Recht? Maul halten! Halten Sie Ihr Maul! Und ziehen Sie sich einmal das Zeug da aus, der Krieg ist doch endlich vorbei, Sie Hanswurst! Und verzichten Sie lieber auf Ihre Pension zugunsten der Kriegskrüppel und arbeiten Sie mal was Anständiges, anstatt arme Menschen in Ihrem Gartenfest zu stören. Sie, ganz gewöhnlicher Schweinehund! So! Na, wartet! Draußen stehen 40 deutsche Männer. Gleich sprechen wir weiter. Das ist mein Mann. Verstanden? Der Martin. Der Martin? Ja. Die Luft ist sozusagen rein, meine Herren. Sie müssen nämlich wissen, dass der Besuch der Herren uns gegolten hat. Mir, meinen Kameraden. Nicht diesem Vorstand da. Ich gestatte mir aber zu melden, dass hier niemand mehr Angst zu haben braucht, denn als die Herren da draußen uns anrücken sahen, haben sie sich umgruppiert. Wir haben es noch mal geschafft. Na also... Von einer akuten Bedrohung der Demokratischen Republik kann auch keineswegs gesprochen werden. Solange es einen republikanischen Schutzverband gibt, solange ich hier die Ehre habe, Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe zu sein, solange kann die Republik ruhig schlafen. Na, gute Nacht. Musik! Setzen! Sie hörten »Italienische Nacht« nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Ödön von Horváth in einer Bearbeitung von Kurt Götz Pflug. Betz, Richard Tomaselli, Karl, Heinrich Schweiger, Martin, Kurt Sowinetz, Kranz, Franz Wettig, Stadtrat, Viktor Braun, Wirt, Eduard Kossowell, Anna Smolik, Leni, Elfriede Ramhab, der Marschierer Harald Hart. Weiters wirkten mit Roswitha Posselt, Gertrud Ramlow, Dietlind Macher, Rosemarie Schrammel, Heinz Rohm, Kurt Anatol Tichy, Felix Franchi, Erich Müller, Peter van Hamme, Willi Pokorny, Hans Graf, Peter Wiegel, Friedhelm von Peterson und Mario Heindorf. Tongestaltung Elfriede Bielek und Josef Adelberger. Regie in dieser Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin, des ORF und des Saarländischen Rundfunks aus dem Jahr 1965 führte Kurt Götz Pflug.